Zeuge Dov Paisikowitz, Israel, Fleischer, 40 Jahre, 98. Verhandlungstag, 8.10.1964. Dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja. Ja. Herr Zeuge, Sie sind im Jahr 1944 verhaftet worden. Ja. Und wann sind Sie nach Auschwitz gekommen? Im Mai. Im Mai 1944. Aus ja. welchen Gründen? Aus Karpatorus. Aber nicht von wo. Da wusste ich, wenn die Siebe, als wir sind gekommen in das KZ Auschwitz. Als Jude. Als Jude. Mit Ihnen zusammen sind welche Menschen verhaftet worden und nach Auschwitz gekommen? Die ganze Familie. Bestehend aus? 8 Kinder und die Eltern. Vater, Mutter und 8 Geschwister. Und 8 Geschwister. Oder waren 7 Geschwister und Sie dabei als Achter? Ich als Achter, ja. Sie als Achter. Überlebt hat diese Haft nur wer? Ich und mein Bruder. Ihr Bruder und Sie und alle übrigen Familienangehörigen sind vernichtet. In Auschwitz geblieben? Ja. Welche Nummer hatten Sie? 3076. Und Sie kamen in Ihrem Transport woher? Von wo sind Sie gekommen? Von Ghetto Munkacs. Von dem Ghetto Munkacs. Wo liegt das? In die Karpatorus. Wo? Karpato-Ukraine. Ah, Karpato-Ukraine. Sagen Sie bitte, wie groß war der Transport, mit dem Sie gekommen sind, etwa? 3000 Mann. 3000 Menschen. Und wurden Sie mit einem Zug transportiert? Ja. Wo ist der Zug in Auschwitz eingefahren? Wo wurden Sie ausgeladen? An die Rampe. Was war das für eine Rampe? War das eine Rampe in Birkenau? In Birkenau. In Birkenau, die ja. mitten im Lager lag. Ja. Und wie viele Menschen ungefähr wurden aus diesem Transport ausgewählt, die ins Lager kommen sollten? Ungefähr 40%. Wie viel Prozent? 40. 40%, ja. Das waren... Also 3 mal 4 sind 40%, das wären ja 1200 Mann gewesen. Mit den Frauen, ja. Mit den Frauen. Denn Sie haben mal gesagt, es seien nur etwa 500 Personen für die Verbringung ins Lager ausgewählt gewesen. Es gibt auch, was war winziger. Bei mir das war ungefähr 40%, sowas. Ich habe nie gezählt, aber ich denke, das war... Was sagt er? Der Zeuge erklärt, von seinem Transport waren es 40%. Ja. Aus anderen Transporten waren es Gruppen zu 500. Aha. Haben Sie irgendeinen festen Anhaltspunkt dafür, dass die übrigen Menschen sofort in die Gaskammern verbracht wurden? Ja. Und zwar welchen Anhaltspunkt? Ich selbst habe gearbeitet dabei. Wo haben Sie gearbeitet? Im Sonderkommando. Ja, Sie sind aber doch nicht bei der Ankunft schon im Sonderkommando gewesen. Nein, das habe ich dann, wenn ich angekommen bin, habe ich nie gewusst, was es ist. Da haben Sie es nicht gewusst. Nein. Sie haben es nur hinterher sich so gedacht, weil Sie das erlebt haben. Nein, ich habe das nicht, dann nachher ja. Nachher ja. Nachher. Sie sind dann zunächst gekommen... In welchen Lagerabschnitt? C-Lagerabschnitt. C-Lager. Wo war denn der? Können Sie uns den einmal zeigen auf der Karte? Ja. Ah, da. Richtig. Und wie lange waren Sie dort? Bis Sie wieder weggebracht wurden. Bleiben Sie noch mal an der Karte, wir können vielleicht noch mehr von Ihnen gezeigt bekommen. Wie lange waren Sie dort, bis Sie aus diesem C-Lager wieder herauskamen? 2 Tage. 2 Tage. Und wo kamen Sie dann hin? Ausgewählt in einen Transport. Wie war das? Ausgewählt. Streiten Sie, bitte ins Mikrofon sprechen. ausgewählt den Transport wieder. Zum Transport wieder ausgewählt. Und kamen Sie auch auf Transport? Ja, in Krematorium. Zu der Arbeit. Aha. Also nach 2 oder 3 Tagen kamen Sie schon ins Krematorium? Ja. Als Arbeiter? Ja. Und wer hat Sie ausgewählt? Es war bei Hauptchefier Moll. Moll. Und auch andere SS. Und wie viele Personen wurden damals etwa ausgewählt? 250 Mann. 250 Mann. Und sagen Sie bitte, wo wurden Sie dann untergebracht? In den ersten Tagen haben wir gewohnt in Block 13 in D-Lager. Im D-Lager, Block 13? Ja. Und dann? Dann bin ich rübergeschickt geworden in Krematorium 1. Krematorium 1? Ja. Und haben Sie dort auch gewohnt? Auch gewohnt. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Wissen Sie, Herr Zeuge, warum man damals plötzlich 250 Menschen brauchte für dieses Krematorium? Waren denn die Leute, die bisher dort gearbeitet hatten, nicht mehr dort? Ja, sie waren dort. War das zu wenig? Mussten mehr Leute angefordert werden? Es ist, wie nachher es, ich verstanden habe, sind die Transporten viele Transporten gekommen sind. Und ja. Die Leute haben nicht ausgereicht. Ja. Sie kamen in das Krematorium 1 oder in ein anderes Krematorium? Ins Krematorium 1 war ich ungefähr 8 Tage. Und dann? In Krematorium 2. Und blieben Sie dann wie lange im Krematorium 2? Bis die Krematorium hat existiert. Bis das Krematorium? Aufgelöst wurde. Und wann war das ungefähr? Das war am Ende Oktober. Ende Oktober 1944. 44, ungefähr, oder Anfang November, sowas. Und warum wurde das aufgelöst? Es war kein Transport mehr. Also das war Krematorium 1. Und da waren Sie einige Tage. 8 Tage. Ungefähr, und dann kamen Sie nach 2. Ja. Und da waren Sie dann bis 1944 im November. Oktober oder November. Wo haben Sie denn dann geschlafen in dieser Zeit, wo Sie im Krematorium 2 waren? Am Krematorium, auf dem Boden. Auf dem Dachboden des Krematoriums 2. Auf des Krematoriums 2. Ja. Und wer war der Leiter dieses Krematoriums? Unterscharführer Steinberg. Unterscharführer Steinberg. Und was hat Moll da für eine Rolle gespielt? Er war Hauptscharführer über alle Krematorien. Für alle Krematorien? Ja. Und haben Sie auch einmal in dem sogenannten Bunker 5 gearbeitet? Ja. Wo war denn der? Der Bunker 5 war in mehr draußen vom Lager ins Wald. Im Wald, nach ja. dem Wald zu. Ja. Und was war das für ein Haus? War das ein früheres Bauernhaus? Ja, mit gedeckt mit Stroh. Mit Stroh gedeckt, ein ja. früheres Bauernhaus. Was mussten Sie dort machen? Das war doch eigentlich, so viel ich bisher gehört habe, kein Krematorium, sondern eigentlich nur eine Gaskammer, wo die Leute vergast wurden. Ja. Aber unter einem Krematorium versteht man doch einen Raum, wo Leichen verbrannt werden. Wir sind angekommen in den ersten Tagen, wenn wir waren ausgewählt von den 250 Mann, ja. sind 150 Mann geblieben am 3-4 ja. Krematorium. Ja. 100 Mann sind wir gegangen weiter ja. bis Bunker 5. Bis Bunker 5? Mhm. Ja, so hatten das gerufen dort. Ja. Und dort haben Sie... Dort haben wir angekommen zu dem Bauernhaus. Von vorne haben wir nichts gesehen. Ja. Und ist gekommen Hauptchefier Moll mit einem Motorrad, sagt er, hier wird er haben zu fressen, aber arbeiten wird er müssen da. Ja. Sind wir rüber in die andere Seite wieder und dort haben wir gesehen wie ein Gehenne. Die Hölle. Ein Gehenne auf die Welt. Und zwar, was haben Sie gesehen, was lag da? Dort habe ich gesehen, Grieben, in die Länge von ungefähr 30 Meter. Und in die Gräben waren Holz gebrannt mit so Brennstoffmaterial. Mit Benzin? Nicht Benzin, andere Brennmaterial. Brennmaterial. Holz? Holz und auch andere, die Benzin, nicht Benzin, Neft oder Neft, Gas. Petroleum. Und Petroleum. Es war nicht Petroleum, es war was anderes, ja. Nein, es sagt nicht Benzin. Naja, nicht also Benzin. Kerosin. Kerosin. Sagen Sie mal, Herr Zeuge, was ist eigentlich Ihre Muttersprache? Jiddisch. Jiddisch. Nun, Sie sind also dort zunächst zum Bunker 5 gekommen und hatten dort welche Aufgabe? Die Leichen in, zu den Gräben schleppen. Zu den Gräben schleppen und dann? Und dann waren andere, was haben geworfen, rein in die Gräben. Andere haben das andere, gemacht? Ja. Und in den Gräben wurden die Leichen verbrannt? Verbrannt. Nun, wo kamen Sie denn abends hin, wenn Sie fertig waren? Am ersten Tag abends sind wir gekommen in der Lager, Block 26. 26? Ja, so denke ich, nicht sicher, aber ja. Ich denke so, dort hat man uns tätowiert. Was hat man Sie tätowiert? Und von dann, dort sind wir gekommen in Block 13. In Block 13. Ja. Und da blieben Sie so lange, bis Sie nachher nach dem zunächst nach dem Krematorium 1 und dann nach 2 überführt wurden. Ja. Nun, sagen Sie, von den Menschen, die mit Ihnen zusammen da gekommen sind, haben die das alle mitmachen können oder sind da verschiedene gewesen, denen das zu grausam war, dass sie das nicht ertragen konnten? Es waren von uns viele, was selbst in das Grub in dem Feuer gesprungen sind. In das Feuer gesprungen sind? Ja. Von sich aus? Von sich aus. Aus lauter Verzweiflung über das, was sie gesehen haben? Ja. Nun, Sie haben also dort im Krematorium 1, nachher im 2 gelebt. Und was hatten Sie dort für eine Aufgabe? Also das war anbelangen, was für, wie viel es war zu, wie viel Arbeit es war. Wenn kein nicht viel Arbeit war, war ich Stubendienst. Und was haben Sie getan, wenn viel Arbeit war? Alle Arbeit, was es war, dort habe ich gemacht. Und was war das? Ich habe von der Gaskammer rausgenommen. Ich war im Auskleidungsraum. Ich war bei den Ovens. Also Sie haben die Leute aus den Gaskammern genommen. Sie waren bei den Öfen. Ja, und habe die Asche auch vielmal rausgeführt. Ja. Alle Arbeiten, was es war, dort habe... Ja. Waren Sie auch dabei, wenn die Transporte angekommen sind und in diese sogenannten Entkleidungsräume geführt wurden? War ich dort vielmal. Ja? Ja. Und wer hat denn nun die Leute in diese Räume gebracht, wo sie sich auskleiden mussten? SS-Posten. SS-Posten. Und was hatten die Häftlinge dabei zu tun? Die Häftlinge haben gewartet, bis sie ausgekleidet waren. Nachher haben sie die Kleider rausgenommen, von die ausgereinigt, die Auskleidungsraum. Ja. Nun hatten Sie nicht auch die Aufgabe, die Leute zu beruhigen und ihnen zu sagen, sie würden hier nur gereinigt und gebraust und so weiter? Das haben die SS gemacht. Das haben Sie gemacht? Die SS. Die SS hat das gemacht? Ja. Mhm. Und Sie haben dann die Kleider herausgeholt oder Sie mussten an den Öfen arbeiten? In dieser Zeit, es war verschiedene Zeiten, ja, in dieser Zeit, wenn der Transport war, war ich vielmal im Auskleidungsraum. Vielmal war das, dass sie bei den Öfen sein mussten. Ja. Das war nicht dieselbe Sache. Die Leute waren nicht angeteilt. Der musste nur arbeiten und der andere musste dort nur. Ja. Es Nun war, erzählen Sie doch mal, was Sie so im... für Arbeiten insgesamt gemacht haben. Mal da, mal dort. In Auskleidungsraum habe ich viermal die Kleider rausgetrunken. Herausgetragen? Die Kleider zu den Maschinen. Die Maschinen waren schon gereiht. War schon angefahren. Es mussten die anderen in die Reihe kommen. war das, muss das sein, schneller rausgenommen, die Kleider. Und nachher, wenn die Gas, wenn die vergasen war, fertig, habe ich auch die Leichen zu die Winde geschleppt. Dort war eine Winde, also zum Aufzug. Aufzug, ja. Für die Krematorium. Das war Krematorium. Unter der Erde, ja. Ja. Nun, sagen Sie, haben Sie auch gesehen, wenn diese Vergasungen vorgenommen wurden? Wenn? Wenn die Vergasungen vorgenommen wurden, wenn die Leute, haben Sie gesehen. Was geschah denn da? Wie wurde denn das gemacht? Mit jedem Transport ist angekommen ein Wagen von Roten Kreuz. Ja. Mit einem großen, von beiden Seiten, mit einem Roten Kreuz Zeichen. Dort ist gekommen ein Doktor immer. Ein Doktor immer? Ja, und drin war, in dem Auto war der Zyklon. Und im Auto war auch das Zyklon? Das Zyklon. Und wieso wissen Sie das? Weil ich habe gesehen, man hat rausgenommen den Zyklon von dort. Sie haben gesehen? Wenn man den Zyklon rausgenommen von dem Roten Kreuzwagen. Aus dem Roten Kreuzwagen. Ja. Und wissen Sie noch Namen von Ärzten oder von Leuten, die mit diesem Roten Kreuzwagen gekommen sind? Name weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Nein. Nun, bei Ihnen war auch ein Kapo, Mitek? Ja. Und Kaminski? Auch. Ja. Und ein, wie hieß der Oberkapo? Wie er heißt? Ja. Kaminski und Mietek. Mietek war der erste Oberkapo. Kapo war Kaminski. Mhm. Nun, Sie wissen also nicht mehr, wer da gekommen ist und wer das Zyklon B nachher in diese Gaskammern hineingeschüttet hat. Kein Name kenne ich nicht. So. Namen kennen Sie keinen. Wie viele Menschen wurden denn da ungefähr in die Gaskammer hineingeführt? Ungefähr 3000. In eine Gaskammer? Ja. Und auf einmal? Was heißt auf einmal? Ja, wurden die zusammen hineingeführt oder in verschiedenen Abteilungen? Nicht zusammen. Nicht zusammen? Nein. Wie viele gingen denn auf einmal hinein? Ungefähr so eine Dingskennerei auf einmal. 3000 auf... Aber die Leute sind nicht mit einmal nein dort. Das war die Auskleidungsraum, hat nicht gekannt, aufnehmen so viel ja. Mit einmal, hat man immer... Ja, und was, wurde, und was geschah mit denen, die schon hineingegangen waren in die Gaskammer? Die haben gewartet, bis die anderen waren fertig. Ah, die haben gewartet so lange? Ja. Und wie lange dauerte das denn, bis eine solche Gaskammer vollgefüllt war? Es kann auch sein, 2 Stunden. Und was hat man denn den Leuten gesagt, was mit ihnen geschehen sollte? Dass sie in die Bad gehen. Sie sollen ins Bad gehen? Ja. Und haben die das auch geglaubt oder haben die sich dagegen gewehrt und kam es zu Streitereien oder zu irgendwelchen... Es waren Fälle, auch von was gewusst haben, aber am meisten Teil haben sie nicht gewusst. Ja, und gab es auch Leute, die nicht hineingehen wollten und die sich gewehrt haben? Die hat man mit Kräfte reingeworfen. Mit Kräfte hineingeworfen, ja. Also mit Gewalt? Mit Gewalt. Nun, wenn die nun da drin waren... Und mussten Sie ja doch spätestens in diesem Augenblick gemerkt haben, dass hier nicht gebadet wurde, oder haben Sie es immer noch nicht gemerkt? Nein, dort drin waren die... Die Duschen. Dusche selche, das war so gemacht, das war nicht, wenn ein Mann kommt dorthin rein, so weiß er nicht, dass dort Gaskammer ist. Das ist, war so gegreift. Nun war denn in dieser Gaskammer nicht noch ein Geruch von dem Gas, was vorher ausgebreitet worden ist dort? Nein, das war Entlüftung dort mit Lektor. Entlüftung mit einem Elektroventilator. Nicht Ventilator. Nein. Das in die Wand von draußen war kein Ventilator. In Dings war keine, nur in die Wand. Ja, und die Seiten von die Wand waren die Ventilator. Die Ventilatoren waren eingebaut in den Seitenwänden des Krematoriums. Ja, und der Gaskammer. Haben diese Ventilatoren diesen Gasgeruch herausgetrieben? Ja. Ja. Und wenn diese Gaskammern voll mit Menschen angefüllt waren, dann begann die Vergasung. Dann hat die SS geschlossen, dass... Wer? SS. SS. Hat die Gaskammern verschlossen? Verschlossen. Und sind drauf, oben von draußen, sind sie rauf und dort waren 2 Stoßen. Solche Stoßen, eine weit vom zweiten. Und dort hat man reingeworfen den Zyklon. Und das war nachher Ziegedeck mit einem Deck. Mit einem Deckel zugedeckt. Mit einem Betondeckel zugedeckt, ja. Ja. Und wissen Sie, ob der Arzt die ganze Zeit dabei war, solange die Menschen in den Gaskammern drin waren? Der Arzt hat gegeben das Befehl, die Gaskammer zu öffnen. Zu öffnen? Ja. Wie lange dauerte das ungefähr, bis dieser Befehl kam, nachdem die Gaskammern vorher verschlossen waren? Das sollte sein, wie viele Menschen drin waren. Wenn es mehrere Menschen, wenn es war voll gestoppt, ja, dann hat es schneller, schneller gemacht. Dann waren sie schneller tot. Wenn das wenige Leute, hat das längere Zeit gedauert. Ja, und was war das ungefähr, die längere Zeit? Äußerstenfalls. Längere Zeit hat er könnt auch bis 20 Minuten machen. Und die kürzere Zeit? Kürzere Zeit, 5, 6, 7 Minuten. Und dann wurden die Gaskammern geöffnet? Geöffnet und die Entlüftung war bald angemacht. Nun sagen Sie, der Arzt hat den Befehl gegeben. Hat der Arzt sich zunächst vergewissert, ob die Leute tot waren? Nicht verstanden. Hat der Arzt zuerst geprüft, ob alle schon tot sind? Nein, er hat nicht prüfen dürfen. Er hat einen, es waren die Tiere, ein es war Fenster? Ein Fenster und im Fenster hat er reingeschaut. Ja. Und hat er eine Gasmaske dabei gehabt? Von die Seite nein. Der Arzt nicht? Nein, er hat nicht gedacht, weil er hat nur er gesehen. War nicht in Gaskammer. Ja. Und hatte er gar keine Gasmaske dabei, oder doch? Die Gasmaske hat gehabt der, was den Gas reingeschüttet hat. Der es reingeschüttet hat? Ja. Aber der Arzt nicht? Der Arzt nicht. Nun kam es auch vor, dass Menschen nicht tot waren nach diesem Vergasen. Es waren viele Fälle solche. Ja. Und was geschah mit den Menschen? Die waren erschossen. Die wurden erschossen? Ja. Und wer hat das gemacht? Der SS. SS. Sie kennen von dieser SS außer dem Moll niemand mehr? Am Namen? Nein. Am Namen nicht. Am Namen, ich kenne den Steinberg. Den Steinberg. Und es war einer, was mit ihm gerufen, Holländer. Ob sein richtiger Name war, weiß ich nicht. Und es war auch einer, was mit ihm gerufen, der Roter. Wie hat man ihn gerufen? Der Roter. Nochmal? Der Roter. Der Rote. Ja. Ja, er war so ganz rot auf dem Gesicht. Nun, sagen Sie, wenn nun die Menschen herausgezogen wurden, haben Sie auch erlebt, dass Kinder noch am Leben waren? Nein. Das haben Sie nicht erlebt? Nein. Und die Menschen, die dann herausgezogen wurden, was geschah mit denen? Die haben wir auf die Winde gelegt und raufgeführten die Herzen die Ofen. In die Öfen, ja. Sagen Sie, Sie haben einmal erzählt, dieser Holländer, der sogenannte Holländer, ja, der doch ein SS-Mann war, ja, der hätte einen Stern getragen. Einen Stern? Was heißt denn Stern? Einen Stern. Einen Stern, ein Stern. Kocher. Bei dem Untersuchungsrichter haben Sie gesagt, der auch erwähnte Steinberg war Leiter des Krematoriums 2. Ja. Weiter erinnere ich mich noch an den SS-Mann Holländer. Ja. Dieser trug einen Stern. Holländer war an Erschießungsaktionen beteiligt. Ja. Was soll der für einen Stern getragen? Ach so, ja, ich verstehe. Ja. Also kein Judenstern, sondern einen Stern auf der Schulterklappe. Ja? Hatten Sie das so gemeint? Auf den auf dem Spiegel. Auf dem Spiegel, ja. Ach so. Nun, sagen Sie bitte, die Menschen wurden also dann hinaufgeführt, sagten Sie, ans Krematorium und dort wurden die Leichen verbrannt. Haben Sie auch erlebt, dass in dem Krematorium Menschen erschossen wurden? Ja, ich habe erlebt vielmals das. Das haben Sie vielmals erlebt? Ja. Was waren denn das für Menschen, die dahin geführt wurden? Es waren Häftlinge. Aus dem Lager? Aus dem Lager. Es waren auch Zivile. Auch Zivile, die nicht im Lager waren? Nicht im Lager waren. Es waren auch Russen, Gefangene. Und wie viele Menschen waren denn das, die da jeweils erschossen wurden? Das war vielmal nicht dieselbe Zahl. Unterschiedlich, ja? Ja. Ungefähr von wie viel bis wie viel? Es kann sein, bis ungefähr bis 100 Mann. Bis 100 Mann etwa. Und wissen Sie, wer das gemacht hat? Das hat die SS haben das gemacht. Das hat gemacht am meisten Teil der Holländer. Der Holländer? Und der Unterscheffier Steinberg. Und der Steinberg. Es war noch einer, aber dem Namen seinem erinnert sich nicht mehr. Und wissen Sie, wo der Raum war, wo die Menschen erschossen wurden? Ja. Wo war das? Ins Krematorium. Und zwar? Bei die oben. Also da war doch erst die Kammer, dieser Raum, wo die Leute sich ausgekleidet haben. Nein, das war nicht dort. Das war nicht unten in der Auskleidungskammer. Das war bei den Öfen in die Höhe. Bei den Öfen, also ja. Im ersten Stock. Wenigstens erdgleich, will ich sagen. Ja, das andere war ja unter der Erde. Ja, richtig. Und das war bei den Öfen, also über der Erde. Über der Erde. Wie viele SS-Leute hatten denn jeweils Dienst in diesen Krematorien? 2, 3. Nun, haben Sie auch mal erlebt, dass kleine Kinder in den Vergasungsraum noch hineingebracht worden sind, wenn der schon voll war? Ja, die Kinder hat man geworfen, die über die Köpfe oben. Über die Köpfe weggeworfen? Haben Sie auch mal erlebt, dass Kinder anders umgebracht wurden? Auch. Was hat man mit ihnen gemacht? Es war Fälle, dass ein SS nimmt das Kind von der Mutter und gibt ihm einen Zicker. Ein Bonbon, wie heißt das? Er hat es getätschelt. Nee, ein Bonbon. Er hat ihm ein Bonbon gegeben. Ja. Und hat mir das Kind an die Hand genommen und an die Mutters Augen hat er das in die Wand geklappt. Vor den Augen der Mutter? Vor den Augen der Mutter. Und wenn nun die Leute angekommen sind von den Transporten, wie sind die denn ausgeladen worden? An die Rampe. Ja, von der Rampe kamen sie mit Lastwagen? Nein. Nein? Mit Lastwagen kommen nur die, was gehen haben, nicht gekannt. Was nicht gehen konnte? Ja, Alpen. Und wie sind die denn von den Wagen herunter abgeladen worden? Es war viel, die was nicht, ausgekippt. Es war die Maschine, was kippen, aufschütten aus die. Die Leute wurden von den Lastwagen ausgeschüttet mit einer Kipperplattform. Ja. Und wenn nun Leute sich da festhielten an den Wagen, was geschah denn dann? Hat man in die Hände geschossen. In die Hände geschossen? Ja. Und wer war denn das, der da geschossen hat? SS. Und wissen Sie noch, wer? Namen nicht. Namen nicht. War der Moll da auch dabei? Er war vielmal dabei. Der war immer dabei. Haben Sie bei diesem Sonderkommando auch den Philipp Müller getroffen? Ja. Und in welcher Zeit war er denn dort? Am Sommer. 1944. Sie sind ja dort gewesen vom Mai 1944, nicht? Ja. Ja. Und sind in dieser Zeit, wo Sie dort waren, auch einmal Häftlinge von dem Sonderkommando umgebracht worden? Getötet worden? Verstehe ich nicht. Hat man da die Menschen von den Sonderkommandos in der Zeit, wo ihr da gearbeitet habt? Von dem Krematorium, wo ihr gearbeitet habt, hat man nicht gemacht. Man hat gemacht im Krematorium von Bunker 5. Von 3, 4 hat man 200 Häftlinge in Auschwitz getötet. Von 3, 4 und vom Bunkerkommando 5. Ja. Da hat man 200 Häftlinge in Auschwitz getötet. Wann war denn das ungefähr? Das war äh, Ungefähr im August, denke ich. Im August. Und war in dieser Zeit, Juli, August, weiß nicht war genau. Die Ungarn-Aktion da schon beendet? Ja, das war schon nach der ungarischen Aktion. Nach der ungarischen Aktion. Da kamen keine ungarischen Juden mehr? Nein, nein. Und war das vielleicht der Grund, weshalb man diese Menschen getötet hat? Wie? War das der Grund, weshalb man diese Menschen getötet hat? Das war schon nicht so viel Arbeit, hat man sei getötet. Sie waren überflüssig geworden? Überflüssig, ja. Wissen Sie, wie man sie getötet hat? Ich habe nur gehört, dass in Auschwitz hat man sei getötet in Stammlager. Auch mit Gas? Auch mit Gas. Und wissen Sie, wo man sie getötet hat? Wie heißt das? Das kann er sich nicht erinnern mehr, wie das heißt. In der Effektenkammer? In der Effektenkammer, ja? Richtig, ja. Nun, konnten Sie denn bei diesen vielen Menschen mit den Öfen im Krematorium alle Leichen verbrennen? Oder waren das nicht zu viel, dass die Verbrennungsöfen das gar nicht schafften? Es waren Zeiten, es waren viel Transporten und wir haben gemusst die Leichen bei den Ofens in Haufen stellen, ja, damit das, die Gaskammer frei werden soll. Ja. Und kam es auch vor, dass die Leichen so viel waren, dass die Öfen das gar nicht mehr schafften, dass sie die Menschen gar nicht verbrennen konnten in den Öfen? Ja, es war vielmal. Und was hat man denn dann gemacht mit den Leichen? Die Leichen waren nachher angeschwollen. Hat man auch Leichen in Gruben verbrannt oder begraben? In Krematorium 2 hatten keine Leichen in Gruben gebrannt. Keine? Nein. Nein. Und im Krematorium 4? Ja. Das haben Sie aber nicht selbst gesehen? Nein, nur gehört von den anderen. Können Sie sich erinnern, dass mal ein Aufstand im Krematorium stattfand? Ja. Wann war das ungefähr? Im Oktober. Im Oktober? Ja. War der auch in, wo waren Sie damals, in welchem Krematorium? Im 2. Im 2. Und war auch im Krematorium 2 ein Aufstand? Nein. Nicht? Nein. Wo war denn der, in welchem Krematorium? In 3, 4. In 3 und 4. Hatten Sie nicht auch den Plan, dort einen Aufstand zu machen im Krematorium 2? Es war schon, ja. Ich verstehe. Es war ein Plan. Es war ein Plan. Ja. Und hatte man Ihnen nicht auch schon Waffen besorgt? Ja, wir haben schon gehabt Waffen. Ich habe es nicht verstanden. Die haben Waffen besessen. Haben Waffen besessen. Und was hatten Sie insbesondere für Waffen? Granaten. Handgranaten. Ja. Und Pulver. Und Pulver. Und warum haben Sie sich damals an diesem Aufstand beziehungsweise an diesem an diesem Aufstand nicht beteiligt? Weil das Aufstand ist rasch gekommen. Sie sollten warten, bis wir in Krematorium 2 den Zeichen geben mit, ja, Feuer. Ja. Und sie haben nicht gewartet in 3, 4. Und zwei hat sich nicht beteiligt darin. Das habe ich nicht verstanden. Der Aufstand im Krematorium 2 ist gescheitert deshalb, weil die Leute im Krematorium 3 und 4 zu früh mit dem Aufstand begonnen haben, ohne das Feuerzeichen vom Krematorium 2 abzuwarten. Nun, was geschah denn nun bei dem Aufstand? Wie hat er sich denn abgespielt? Ich bin Mittag, so wie ich war im Stubendienst, bin ich Mittag ins Lager, in der Lager Essen holen gefahren. Ja. Und bin gefahren mit der anderen Seite von Krematorium 3, 4 ja, zu dem Krematorium 2. In 3, 4 haben wir eine Kanne übergelost, stehen lassen am Hof und sind gegangen in Krematorium 2. Ja. Am Weg von Krematorium 2 in die Nähe, wo der Weg war zu Bunker 5, ja, dort war eine Postenstelle, hat der Posten angefangen zu schießen. Auf wen? Nicht auf uns. Und so haben wir sich herumgeschaut, haben wir gesehen, dass es Feuer gibt von Krematorium 3. Hat der Posten, was war mit uns, hat er uns schnell, wir sollen laufen ins Krematorium 2. Ja. So wie wir sind in den Hof, in dem Hof im Krematorium reingekommen, hat man uns bald mit Maschinengewehr SS umstellt. Rimgeringelt. Umstellt. Umstellt, ja. Und dann, was haben Sie dann gemacht? Dann hat man, ist gekommen viele SS und haben eintreten heißen für uns. Wohin? Im Hof. In den Hof? Ja. Wir haben eingetreten, bei uns waren die ganzen Häftlinge am Platz. Ja. Haben sie uns in einem Zimmer, wo die, wie heißt das, wo die, wo man probiert, die Kerper. Sexierzimmer hat man uns reingesetzt. Wie viel? Die allen Leute. Wie viel 83 Mann waren 83 wir. Mann. Ja. Nun hatten Sie doch Ihre Eierhandgranaten dabei. Ja. Und was haben Sie denn damit gemacht? Wir sind dort gesessen bis spät. Später habe ich gebeten, dem SS, das war bei der Türe, er soll mich Decken holen lassen, für die Nacht zu schlafen dort. Ja. Hat er mich raufgelassen, hat er wieder die Granaten gesteckt in den Platz. Haben sie wieder versteckt. Und sind dort geblieben bis am Aufsprung dem Krematorium. Und ist Ihnen da etwas geschehen damals bei diesem Aufstand? Sind da Menschen von Ihnen erschossen worden? Einer war totgeschlagen, ein Häftling von uns. Er hat die Gummiräder. Ein Fahrrad. Ein Fahrrad, die Gummi durchgeschnitten von einem SS. Ja. Nun sagen Sie, die übrigen Häftlinge, die in den Krematorien gearbeitet haben, also 3 und 4, ja, sind von denen welche getötet worden? Erschossen worden damals? Die Häftlinge waren alle erschossen. Alle erschossen. Wissen Sie, wie das vor sich gegangen ist, wissen Sie nicht? Nein. Weil Sie da eingesperrt waren? Ich weiß nicht. Wir haben nicht gewusst, was los ist überhaupt. Sie wussten gar nicht, was los ist? Nein. Nun konnten Sie sich nicht denken, dass dieser Aufstand da losgegangen war? Nein. Nein, das dachten Sie nicht? Nein. Und was geschah denn mit den Leichen dieser Häftlinge, die da erschossen worden sind? Mit den Häftlingen hat am Abend ist gekommen SS-Offiziere von die ist das politische Abteilung und auch der Lagerführer und hat gebeten bei uns, wir sollen 30 Mann in Krematorium 1 gehen arbeiten. Haben wir nicht wollen, weil wir haben gewusst, dass ihr Kameraden waren. In Krematorium 1 gibt Kameraden und wir, sie wollen uns schießen. Ja, Ach, sie haben Angst gehabt, dass sie selbst erschossen werden. Ja. Ja, nun. Nachher, sie haben geschworen für uns. Sie haben geschworen. Was haben sie? Sie haben geschworen für uns. Wer? Die SS. Die SS haben bei denen einen Schwur geleistet. Dass sei tot nennt's nicht. Wir sollen nach arbeiten gehen. Sie haben geschworen, dass sie nicht umbringen wollten. Ja. Haben Sie verstanden, erstmal, Ormann? Ja. Ja. Nun, sind denn auch damals Häftlinge geflohen bei diesem Aufstand? Was heißt geflohen? Deine geflüchteten Menschen. Sind die von 3, 4 und von 1 sind alle weggelaufen? Von 1 und von 3 und 4. Na, 3 und 4 sind ja doch, wie Sie sagten, zum großen Teil erschossen gewesen. Ja. Auf der Flucht oder vor dem Sie weggelaufen sind oder nachher? Es war am Platz, das habe ich nicht gesehen. Es war am Platz, es war auch draußen. Nun, als nun die russische Armee näher kam, was haben Sie denn da gemacht? Sind Sie da einfach weggelaufen aus dem Krematorium? Nein, Wenn die russische Armee ist näher gekommen, haben wir in Abbruchkommando übergeführt worden. Ins Abbruchkommando? Ja. Und zwar, was haben Sie abgebrochen? Die Krematorium 1 und Krematorium 2. Ja. Und wie diese Arbeit zu Ende war, was hat man da mit Ihnen gemacht? Dann war schon die Lieferung, Evakuation. Sind Sie da vorher gefragt worden, wer im Sonderkommando tätig war? Wenn vorher? Vor der Evakuierung? Nein. Nicht gefragt worden. Nun, wie ist es denn mit Ihrem Vater gewesen? Hat er damals noch gelebt? Ja, mein Vater war mit mir zusammen. Ja, und wann ist er denn gestorben? In Ebensee. In Ebensee. Sie sind dann evakuiert worden, und zwar sind Sie zu Fuß gegangen, bis wohin? Bis Breslau, denke ich, hat das geheißen. Sie meinen, Sie wissen es nicht genau. Ich denke, dass das Breslau war. Das war an die Grenze von Tschechoslowakei und Polen. Und von dort wurden Sie dann mit der Bahn zunächst nach Mauthausen befördert und dann nach Ebensee? Nein. Nein, sondern? Ich nach Melk. Mein Vater nach Ebensee. Ah, Sie nach Melk. Ja, und von Melk nach Ebensee bin ich gekommen. Ja. Haben Sie in Ihrer Zeit auch den Angeklagten Kaduk kennengelernt? Habe ihn kennengelernt bei der Küche, in Lager D. Bei der Küche? Was hat er dort gemacht? Ich habe zufällig gesehen, wie ein Häftling geht durch neben ihm. Und wie ein Häftling neben ihm ging? Ja, und er hat die Mütze nicht runtergezogen. Gezogen. Hat er angefasst den Häftling und ihm eine Fass von Wasser den Kopf reingestippt. Wann war denn das ungefähr? Das war am Sommer, weiß ich nicht die Zeit genau. Im Sommer 44? 44. Da waren Sie, wo war denn das, wie Sie ihn gesehen haben? Bei der Küche, im D-Lager. Im D-Lager, bei der Küche? Ja. Waren Sie damals schon untergebracht im Krematorium 1? Ja, im Krematorium 2. Im Krematorium 2, entschuldigen Sie, ja. Wieso kannten Sie Kaduk, dass Sie wissen, dass er das gewesen ist? Ich habe gehört seinen Namen. Von wem? Von der Häftling. Von der Häftling. Haben Sie den Namen schon vorher gehört gehabt oder haben Sie ihn erst nachträglich gehört? Ins Lager habe ich gehört seinen Namen. Ja, ich will nur wissen, ob Sie schon gewusst haben, wer Kaduk war, vor dem Sie das gesehen haben mit dem Häftling, dem er den Kopf ins Wasser gesteckt hat? Nein, das habe ich nie gewusst. Da haben Sie es nicht gewusst? Nein. Und haben Sie sich aufgrund dieses Vorfalls erkundigt, wer das war? Das habe ich gefragt schon. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich habe gefragt. Er hat gefragt. Und zwar, wie Sie das gesehen haben, da im Sommer 44 an der Küche. An der Kirche. Da haben Sie gefragt, wer das war. Habe ich gefragt, anderen Häftlingen. Und der hat Ihnen gesagt, das war Kaduk? Nein, Name Kaduk von Auschwitz. Kaduk von Auschwitz? Ja. Wissen Sie, was das für ein Mann war, der Kaduk, was er für eine Funktion gehabt hat? Nein. Das wissen Sie nicht. Sonst haben Sie den Kaduk nicht mehr gesehen? Nein. Ich habe keine Fragen mehr. Das Gericht, keine Fragen mehr. Herr Staatsanwalt. Es ist einmal vorgekommen, dass eine Gruppe von Menschen, die in den Gaskammern war, lange, lange warten musste, weil das Zyklon B nicht da war oder nicht genug Zyklon B da war. Es war ein Fall, wie die Leute waren schon in die Gaskammer. Und man hat den Zyklon eine Büchse gebracht zu dem Deck und die zweite Büchse war nicht. War dort ein Arzt und der Arzt fragt für den Chauffeur, wo hast du die anderen, sagt er, ich habe nur eine gebracht. hat er auf ihn geschrien und ihm gesagt, du musst in Auschwitz wieder nach einer Büchse bringen. Und wie lange hat es gedauert, bis die Leute alle tot waren? In dieser Zeit? Ja. Das hat gedauert mehrere Zeit, bis sie tot waren. Ja. Und bis mit die andere Büchse gebracht, aber die Toren waren schon verschlossen. Ja. Wie lange hat der ganze Vorgang gedauert? Können Sie es zeitlich angeben? Nein, nicht genau. Nicht genau. Nein. Herr Arisimal Ormann. Wie Sie zum Kommando kamen, da wollten Sie zunächst die Leichen zu viert wegtragen. Und was hat man Ihnen dafür einen Befehl gegeben, wie das gemacht werden soll? Bei der Anfang Ihrer Tätigkeit in dem Krematorium 2 hat man gegeben einen Befehl. Ich glaube, Herr Rissmann, Sie meinen eben Krematorium 5. Oh ja, das kann sein. Am Anfang in Bunker 5, ganz richtig. Wenn ihr seid gewesen im Bunker 5, ist gewesen ein Befehl, als 4 Mann so eine Wegtrung die Teute. Ja, nicht kein Befehl. Sondern? Das haben wir selbst gemacht, dass 4 Mann, haben wir einen Mann angenommen. Und sie kommen in eine SS. Und dann ist sie geschlagen, sagt er, ein Mann schleppt einen Mann. Und haben Sie zum Schleppen irgendetwas bekommen? Ja, wir haben gekriegt einen Spazierstock. Und er hat uns gezeigt, wie man machen soll das. Und wie? Den Spazierstock hängt man an unter den Hals. Und so schleppt man das. Herr Zeuge, wissen Sie, wo in welchem Krematorium das tschechische Familienlager vergast worden ist? In welcher Gaskammer? Das erinnere ich nicht genau. Aber ich denke, das in Krematorium 3, 4, denke ich. Wissen Sie etwas Näheres darüber, wie das vor sich gegangen ist? Das hat mit Maschinen geführt dorthin. Das habe ich nicht gesehen oder gehört. Was haben Sie davon gehört? Würden Sie bitte ins Mikrofon sprechen, damit wir Sie auch hören. Das hat man nur gehört, wie man mit einem in einem Tag, in einer so Nachmittagsstunde, hatten die ganzen Familienlager im tschechischen Lager in Krematorium weggenommen. Haben Sie etwas Näheres gehört, wie das vor sich gegangen ist? Also normal, denke ich, weiß nicht. Ich habe nicht gehört. So, wissen Sie vielleicht etwas, denke ich nicht. Wissen Sie etwas über die Vergasung des Zigeunerlagers? Ja, die war dieselbe Aktie. Die hat man in 3-4 gegast, das ist sicher. Also nicht bei Ihnen, wo Sie gearbeitet haben dort? Bei uns war ein Teil, aber sehr wenig. Herr Zeuge, in den Krematorien 1 und 2, wie viele Leichen konnten zur gleichen Zeit verbrannt werden? Der Zeuge hat gesagt, 3000 in einer Gaskammer. Vergast. Ja. Und wie viele Leichen der Vergaster konnten zur gleichen Zeit in den Öfen von Krematorium 1 und 2 verbrannt werden? Da muss man schon rechnen dabei. Das heißt, ungefähr 3000 in 24 Stunden. Verbrannt? Verbrannt. Dann, Herr Zeuge, Sie waren, wie ich gehört habe, schon einmal, bevor Sie als Zeuge benannt wurden, hier in der Verhandlung gewesen. Haben Sie bei dieser Gelegenheit irgendwelche unter den Angeklagten wiedererkannt? Ihr habt bei einem Verkehr in Frankfurt vor dem heutigen Tag, habt ihr schon von dieser Maschinimdu gesehen? Welchen habt ihr erkannt? Dem da dort. Ja, gehen Sie mal hin, deuten Sie mal auf ihn. Und wer ist das? An der Küche? Wen erkennen Sie noch? Vielleicht sollen sich die Angeklagten erheben. Er weiß ja nicht, wer Verteidiger und wer Angeklagter ist, der Vorsitzende. Den Ersten, wer ist denn das? Wissen Sie nicht? Diesen, ja. Arzt, ja. Er sagt, er war Arzt. Ja. Ich hatte jetzt den Schlag erkannt, oder für die letzte. Nein. Was der Zweite? Welchen haben Sie erkannt? Gehen Sie doch mal hin. Damit wir das genau wissen. Ich meine, ich hätte vorhin gesagt, der Erste. Oder war es der Zweite? Ich weiß es nicht, wen Sie erkannt haben. Den anderen? Nein. So, also dann ist das ein Irrtum, jedenfalls der Zweite. Dann nehmen Sie wieder Platz. Was haben Sie von diesem Mann im Gedächtnis? Sie kommen in Haufen Krematorium vielmal. Ins Krematorium gekommen? Ja. Und bei welcher Gelegenheit? Was hat er dort gemacht? Ich kann sich nicht erinnern mehr. Da können Sie sich nicht erinnern? Nein. War er bei Vergasungen zugegen? Es kann sein. Es könnte sein. Sie wissen es aber nicht mehr. Denke ich nicht mehr so. Oder war er bei Erschießungen zugegen? Einzelheiten denke ich nicht mehr. Wissen Sie nicht mehr. Dann haben Sie erkannt hier den Angeklagten mit dem blauen Anzug. Ja, den haben wir gesehen oftmal. Da haben Sie gesagt, das war ein Arzt. Ein Arzt. In welcher Angelegenheit haben Sie ihn denn gesehen? Ihn habe ich gesehen einmal mit einem roten Kreuzwagen. Wenn der Gas war, wenn es war nur eine Bixe. Der Arzt hat geschickt noch einmal den Wagen, noch eine Bixe. Also, wenn ich Sie recht verstehe, es war einmal eine Vergasung und da war nur eine Büchse Gas da und die hat nicht ausgereicht. Ja. Und da hat er Befehl gegeben, dass noch eine zweite Büchse geholt werden soll. Ja. Das wissen Sie ganz genau, da können Sie sich nicht irren. Nein, bei ihm nicht. Seinen Namen kennen Sie nicht? Nein. Nein. Halt etwas anders gemacht, als er zunächst gesagt hatte. Würden Sie ihn bitte das noch mal schildern lassen? Ja. Also bitte schildern Sie noch mal mit eigenen Worten. Ja, schildern Sie bitte noch mal, was Sie von diesem Mann gesehen haben. Der Mann ist einmal ins Krematorium gekommen mit dem roten Kreuzwagen und sind drüber in der anderen Seite, wo die Gaskammer war. Sie war von der anderen Seite, nicht von rein, wo er einfahren war, von unten. Sagt der Mann, sagte so, wo ist die Bixe, wo ist die Zyklon? Nimmt er aus, bringt eine Bixe, der Chauffeur. Sagt er, wo ist die zweite? Sagt er, haben nur eine gebracht. Hat er auf ihn geschrien und ihm geschickt noch einmal die Bixe holen. Ich glaube, Herr Rissmann, ich hatte den Zeugen ganz richtig verstanden. Bitte sehr. Ja. Und damals, wie er da war und nach der zweiten Büchse geschickt hat, waren da die Menschen schon in der Gaskammer, dass sie vergast wurden? Die Menschen waren in die Gaskammer, noch nicht vergast. Sie waren noch nicht vergast? Nein. Sie sollten vergast werden? Vergast werden. Ist er da allein gekommen mit dem Rotkreuzwagen, mit dem Chauffeur, oder waren da noch andere dabei? Es war unsere SS dabei. Ihre SS? Ja, und es waren die SS, die was begleitet haben, den Transport. Die den Transport begleitet haben? Ja, aber die waren nicht bei der Gaskammer dort. Die war nicht bei der Gaskammer. Nein. Und wer war denn bei der Gaskammer? Der Mann. Ja. Und unser Unterchauffeur Steinberg. Der Steinberg und der Chauffeur. Und der Chauffeur. Sie waren also zu dritt. Drei. Drei. Ja. Und wer hat denn das Gas dann in die Gaskammern hineingeworfen? Die Gasmaske hat der Unterchef Ihre Steinberg gehabt. Steinberg. War das am Tag oder war das bei der Nacht? Am Tag. Am Tag. Bei Kaduk haben Sie uns geschildert, dass er diesen Menschen in der Küche mit dem Kopf ins Wasser gehalten hat, bis er tot war. Ja. Haben Sie ihn wieder erkannt? Ja. Jetzt haben Sie weiterhin erkannt einen Herrn, von dem Sie sagten, das sei ein Arzt gewesen. Da dieser Angeklagte, der eben die Hand hochhebt. Ja. Was haben Sie bei ihm gesehen? Haben gesehen, einkommen in dem Krematoriumhof. Bei welcher Gelegenheit? Mit dem Transport. So. Mit dem Transport? Ja. Und was geschah dann? Haben Sie ihn weiter beobachten können? Haben Sie beobachtet, was er weiter tat? Nein. Und dann haben Sie hier einen Angeklagten gesehen, von dem Sie sagten, das sei ein Zahnarzt gewesen. Ja. Was haben Sie von ihm gesehen? Ihm habe ich vielmal gesehen. Er ist gekommen, in die Zähne abnehmen und wegbringen. Das Gold wegbringen. Es waren bei uns zwei Häftlinge, was haben Gold geschmolzen. Ja. Ist geschmolzen? Ja, ist richtig. Richtig. Was haben Gold geschmolzen? Ja. Und das Gold hat er abgeholt? Ja, das haben die Zahnärzte gemacht. Haben Sie ihn auch mal gesehen, dass er mit einem Transport gekommen ist? Dem da? Ja. Mit einem Transport ins Lager? Ja. In Krematorium? Ja. Habe ich ihn gesehen in Krematorium sehr viel Mal. Ja, also Sie haben eben auf meine Frage geantwortet, ich habe ihn sehr viel Mal im Krematorium gesehen, wenn er dort Gold abgeholt hat, was dort geschmolzen worden ist. Ja. Ja. Und nun frage ich Sie, haben Sie ihn auch einmal gesehen im Krematorium, wenn ein Transport kam, der vergast werden sollte? Ja, habe ich ihn gesehen. Haben Sie ihn auch gesehen? Ja. Hat er da eine Gasmaske dabei gehabt? Das kann ich sich nicht erinnern mehr. War das am Tag oder bei der Nacht, wenn am Sie... Am Tag. Am Tag. Und was hat er da gemacht? Hab nicht bemerkt. Das haben Sie nicht bemerkt? Nein. Wäre es möglich, dass er an dem Tag auch nach diesem Gold da gegangen ist, was da geschmolzen war? Nein. Warum nicht? Das Gold hat man einmal in der Woche rausgenommen. Einmal in der Woche? Ja. Und da ist er gekommen? Mehrmals. Ja. Und zwar immer mit einem Transport? Nicht immer. Einmal so und einmal so. Das, ich habe nicht bemerkt, wie viele Mal er war dort. Aber Sie haben ihn mehr als einmal mit einem Transport kommen sehen? Mehr als einmal. Ja? Ja. Und dann können Sie dann nicht sagen, was er dann gemacht hat, oder wissen Sie, dass er dann die Vergasung geleitet hat? Nein, das habe ich nicht bemerkt mehr. Das haben Sie nicht mehr bemerkt. Dann haben Sie weiterhin diesen Angeklagten gesehen und haben gesagt, das sei auch ein Zahnarzt gewesen. Ja. Ein Arzt, haben Sie gesagt. Ein Arzt. Ein Arzt, ja. Und was hat er gemacht? Das kann ich sich nicht erinnern, was er gemacht hat. Aber das Gesicht seines ist mir sehr... Das Gesicht ist Ihnen bekannt? Sehr bekannt. Aber Sie können sich auf Einzelheiten nicht mehr erinnern? Nein, überhaupt nicht. Wissen Sie, ob er mit einem Transport gekommen ist oder ob er so gekommen ist, vielleicht auch das Gold holen? Weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Dann haben Sie hier den, das haben wir schon gesprochen gehabt über, ja? Dann haben Sie noch gesehen da vorne mit der Brille und haben gesagt, das sei ein höherer Offizier gewesen, oder? Nein, in Begleitung mit höheren Offizieren war er dort. Er war in Begleitung von höheren Offizieren Begleitung in das Krematorium gekommen. Wissen Sie, bei welcher Gelegenheit die dorthin gekommen sind? Bei den Transporten am meisten, weil wenn die Transporten angekommen sind. Waren denn da immer höhere Offiziere dabei? Immer ein höherer Offizier von ihm. Immer ein höherer Offizier dabei? Ja. Ja. War das ein Arzt, der höhere Offizier, oder? Nein. Nein? Nein. Und mit diesem höheren Offizier ist er gekommen damals? Ja. Was er dort getan hat, können Sie uns das sagen? Weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Aber Sie können sich bestimmt darauf erinnern, dass er mit einem höheren Offizier dorthin gekommen ist, ja. Wie ein Transport ankam und in die Gaskammern kam. Nicht immer. Nicht immer? Nicht immer, nein. Aber Sie haben ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, vielmals. Vielmals? Ja. War er selbst ein Offizier? Auch. Er war auch einer? Auch Offizier. War er ein höherer Offizier? War er ein höherer Offizier? Was heißt ein höherer? Ich kenne keine... Dienstgrade? Nein. Ja, aber Sie haben uns gerade eben gesagt, es kam immer ein höherer Offizier dahin oder er war in Gesellschaft eines höheren Offiziers. Was verstehen Sie darunter? Er hat gegrüßt für jenem, er hat salutiert für... Vor dem anderen? Den anderen. So, Herr Rechtsanwalt Ormond, würden Sie Ihre Fragen fortsetzen? Sie haben keine mehr. Ach, Scherbe fehlt noch, jawohl. Da haben Sie noch da hinten einen erkannt mit einer Brille. Was hat er gemacht? Das können Sie sich nicht erinnern, aber das Gesicht seines ist mir sehr bekannt. Wissen Sie, ob dieses Gesicht Ihnen bekannt ist vom Lager Auschwitz I oder von Birkenau? Ich kann sich nicht erinnern. Im Lager Auschwitz war ich überhaupt nicht. Nein. Waren Sie einmal im Krankenbau? In Auschwitz? Ja. Nein. Und in Birkenau? In Birkenau, ja. Ja? In Birkenau war doch dort die Krematorien, war in Birkenau. Ja. Nein, ich meine, ob Sie auch mal krank waren und in den Krankenbau gekommen sind? Nein. Nein. Ja, also Sie haben hier den zweiten Angeklagten geglaubt zu erkennen. Dieser Angeklagte heißt Stark. Der war aber in der Zeit, wo Sie dorthin gekommen sind, gar nicht mehr im Lager. Sein Gesicht ist mir sehr bekannt. Na, nehmen Sie wieder Platz. Herr Rechtsanwalt Rabe. Herr Zeuge, der Häftling, der von Kaduk in den Wasserbottich gesteckt wurde, war der tot anschließend oder hat er ihn dann wieder rausgelassen? Ich denke, dass er war tot. Haben Sie es gesehen, dass er tot war? Ja. Dann eine weitere Frage. Herr Zeuge, waren Sie in letzter Zeit in Auschwitz? Ein Tag. Wenn in letzter Zeit... Wann war denn das? Nach dem Krieg oder in die... Wann Sie das letzte Mal in Auschwitz waren? Ich war vor 2 Monaten ungefähr in Auschwitz. Vor 2 Monaten. Was war denn der Anlass für diese Reise? Ich habe dort begraben mein Tagebuch. Und bin gefahren suchen den Tagebuch dorthin. Aha. Sind Sie damals... auf dieser Reise von einem Reporter der Illustrierten Revue begleitet worden? Ja. Aha. Herr Zeuge, dieser Reporter hat... kennen Sie den Artikel, den dieser Reporter über Ihre Reise geschrieben hat in der Illustrierten Revue? Ja, ich habe ihn gelesen einmal. Ja. Dann muss ich Sie Folgendes fragen. Da heißt es in diesem Artikel, dass Sie auch den Angeklagten Dr. Capesius erkannt hätten, wie er Zyklon zum Krematorium gebracht hat. Nun frage ich Sie, wie erklären Sie sich, dass in diesem Artikel der Name Capesius steht, den Sie uns ja heute nicht nennen konnten. Sie haben uns hier einen Mann gezeigt, aber Sie konnten uns den Namen nicht nennen. Wie erklären Sie sich das? Den Namen habe ich nie gesagt in Revue. Den Angeklagten kenne ich sehr gut von früher. Aha. So, wenn Sie ja. bringen mir rein mit 1000 Menschen, erkenne ich ihn auch. Ja, also Sie haben hier, wie Sie einmal hier im Verhandlungssaal waren, da haben Sie einen Mann erkannt. Und ist das der Mann, den Sie uns vorhin auch gezeigt haben, letzte Reihe hinten, links außen? Ja. Aha. Und Sie haben gesagt, damals... Ein Moment. Welchen sagen Sie mir? Naja, also zeigen Sie mir mal den, den Sie dem Reporter gezeigt haben. Ihr sollt zeigen den Mann, von dem der Journalist in der Illustrierten Revue geschrieben hat. Ah, bin da. Zeigen Sie, gehen Sie bitte noch mal hin, ich konnte das der nicht... Der Erste da in die 1, 2, 3... Was hat er für einen Anzug an? Einen blauen Anzug. Einen blauen Anzug. Aha. Und Sie haben also den Namen Capesius diesem Reporter nicht gesagt? Nein. Dankeschön, ich habe keine weiteren Fragen. Ich habe keine Herr Zeuge, Sie haben auf die Frage des Vorsitzenden, was dieser Angeklagte, den Sie bezeichnet haben, getan habe, erklärt, dass er einmal, dass Sie ihn einmal im Krematorium gesehen haben, er sei mit dem Rote Kreuzwagen gekommen. Können Sie das bitte? Ja, ja. Ach so. Das hat er gesagt. Ja. Und Sie sagten dann weiter, dass nur eine Büchse da gewesen sei und er dann den Befehl gegeben habe, eine zweite Büchse zu holen. Ja. Ja. Was haben Sie denn, haben Sie das genauso dem Reporter von der Revue geschildert? Herr Richter, entschuldigen Sie bitte, ich will nichts bemängeln. Ich will nur sagen, ich habe den Zeugen so verstanden, dass er gesagt hat, er hat den Angeklagten oft gesehen. Einmal hat er ihn gesehen, als diese Geschichte mit der Zyklon B-Büchse passiert. Nein, so ich glaube, ich habe es so in Erinnerung, dass er ihn einmal gesehen hat. Nur einmal oder oft? Oft mal. Einmal habe ich ihn gesehen mit dem Zufall, was ich gesprochen habe darüber. Darf ich mal fragen, wie die Notizen? Einmal, ja. Ich habe auch einmal. Und... Ja, Herr Rechtsanwalt, ich glaube aber, es könnte insofern ein Missverständnis vorliegen, als der Zeuge gesagt hat, einmal war es mit der Büchse. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass er vorher gesagt hat, er hat ihn verschiedene Male gesehen und einmal war die Sache mit der Büchse. Nein, Herr Vorsitzender, das trifft nicht zu. Nun wollen wir ihn doch noch mal fragen. Ja, na ja, nun. Denn er sagte ja der Wert der Antwort ist ja jetzt natürlich etwas... abgemindert. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, er sagte eben, er würde ihn unter Tausenden wiedererkennen. Ich meine, das wird wahrscheinlich nicht von einem einzigen Mal. Nun ja, also, Herr Zeuge, fragen wir Sie doch noch einmal. Wie oft haben Sie den Angeklagten mit dem blauen Anzug gesehen? Vielmal. Einmal oder mehrere Male? Vielmal. Vielmals. Und das mit der Büchse hat sich wie oft abgespielt? Einmal. Einmal, so. Bitte schön, weiter. Ja, Sie waren dann vor, wie Sie schon sagten, vor 2 Monaten hier mal in dieser Verhandlung? Nein, das war ein Jahr. Bitte? In Auschwitz war ich. In Auschwitz. Und waren Sie schon mal hier in der Gerichtsverhandlung? Ich widerspreche der Frage, die Frage ist beantwortet. Ich habe gefragt, wann er in der Gerichtsverhandlung war. Ich habe gefragt, ob er in der Gerichtsverhandlung war. Die Frage ist beantwortet, deswegen widerspreche ich. Also fragt der Rechtsanwalt Laternza, wann er in der Behandlung war. Wann er in der Behandlung war. Wann war das? Wie? Wie Sie mit dem Reporter hier in der Verhandlung waren. Er war einmal hier in die Pause. Wann war das? Das war einen Montag. Das war ein... Vor 2 Monaten ungefähr. Etwa vor 2 Monaten. Sie sagten, dass Sie in der Pause hier... Ja. Ja. Also nicht während der Verhandlung? Nein. Nun, darf ich Ihnen mal ein Bild... Sie sind ja hier im Saal fotografiert von oben hier. Weiß ich. Sehen Sie sich das Bild doch mal an. Ja. Ist das während der Pause? Ja. Sie haben also der Verhandlung, der laufenden Verhandlung nicht zugehört? Nein. Nun gut. Und dieser Reporter ist dann mit Ihnen nach Auschwitz gefahren? Ja. Ja. Und was haben Sie für diesen Artikel bekommen? Nichts. Nichts bekommen? Nein. Wollen Sie das tatsächlich hier aussagen, dass Sie für den Artikel nichts bekommen haben? Wenn der Zeuge erklärt hat, dass er nichts bekommen hat, ist es eine grobe Ungehörigkeit, zum zweiten Mal zu fragen, Herr Rechtsanwalt, bitte nicht gleich mit diesen... Also, Herr Zeuge, Sie bleiben dabei, dass Sie nichts bekommen haben. Nein. Sie haben gezahlt meine Luftkarte von Tel Aviv nach Warschau. Flugkarte. Also haben Sie doch etwas bekommen. Nicht ich. Sie haben doch, wenn Sie die Flugkarte bezahlt bekommen haben, dann haben Sie doch etwas bekommen. Ich habe nichts bekommen. Ja, da also der Zeuge sagt, er hat darüber hinaus kein bares Geld bekommen. Nun, vor Ihrer Vernehmung draußen auf dem Gang, hat Sie da jemand angesprochen, ein Herr Niki Lack? Weiß nicht, wer das ist. Hat sich jemand, ohne dass Sie den Namen kennen, hat Sie jemand angesprochen draußen? Ich habe viele Bekannte hier. Ja. Nun. Der Miller, Radwanski. Ja, gut. Die sind ja mit Ihnen zusammen geladen hier. Ja. Nun, ich meine, ob Sie von einem Herrn angesprochen worden sind, der Sie über Ihre Aussage befragt hat. Nein. Ich schlage vor, dass wir das abkürzen. Der Herr sitzt ja da in der ersten Reihe. Der kann notfalls aufstehen und der Zeuge sich umdrehen. Ja, sehen Sie sich doch mal diesen Herrn an. Sie lag. Wollen Sie mal aufstehen? Ja, drehen Sie sich mal rum, ob Sie mit diesem Herrn gesprochen haben. Hat Sie dieser Herr angesprochen? Ich habe ihn gesehen, angesprochen nicht. Angesprochen hat er Sie nicht? Nein, so habe ich ihn gesehen, vielmal. Ja. So, haben Sie ihn auch beim letzten Besuch gesehen, als Sie hier waren und hier im Saal fotografiert wurden? Ihn? Ja. Nein. Nicht. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Keine Fragen mehr. Herr Rechtsanwalt... Adolf. Herr Paisikowitsch, dieser Vorfall bei der Küche im Lager D, haben Sie danach den Kaduk noch öfters gesehen? Diesen Herrn? Ich habe nicht verstanden. Nachdem wir uns auch zugedrungen in der Kirche mit dem Kaduk, habt ihr den Mann noch einmal gesehen im Lager? Vielleicht, ja, habe ich bemerkt. Wie stellen Sie sich zu dem Vorhalt, dass der angeklagte Kaduk im Sommer 1944 niemals im Birkenauer Lager war? Ja, Sie können höchstens sagen, dass es der Kaduk behauptet. Ja, erstens das und zweitens, dass er nicht dienstlich dort tätig war. Auch der Zeuge hat ja gesagt, dieser Mann sei ihm vorgestellt worden als der Kaduk von Auschwitz. Ja. Diesen Zusatz hatte ich allerdings nicht gehört. Etwas besser aufzupassen. Na, also. Nein, es wurde gesagt, dass er ihm vorgestellt worden sei als Kaduk. Mit dem Zusatz von Auschwitz, diesen Zusatz habe ich nicht gehört. Und ich glaube... Haben Sie sich davon überzeugt, dass dieser Mann gestorben sei? Wie das der Mann? In dieses Fass. Die Frage ist ja beantwortet. Der Zeuge hat auf die Frage des Staatsanwalts oder des Rechtsanwalts Rabe geantwortet, ich meine, er sei tot gewesen. Ja, er sagt, er denkt es, er sei tot gewesen. Schön. Sie haben in einem anderen Zusammenhang gesagt, er sei totgeschlagen worden. Ist er nun totgeschlagen worden oder ist er ertränkt worden? Oder war er überhaupt tot? Anwalt mag angeben, woraus er diesen Vorhalt macht, in welchem Zusammenhang das geschehen sein soll. Ja, ich habe also keine Kenntnis davon, dass der Angeklagte, dass der Zeuge gesagt haben soll, der Kaduk habe den Mann totgeschlagen. Während der Identifizierung hat der Zeuge Pajsikovic auf den Angeklagten Kaduk gedeutet und hat gesagt, das ist der, der den Mann bei Küche D totgeschlagen hat. Das hat er gesagt. Ja, also wir haben das nicht gehört. Aber schön, der Herr Rechtsanwalt sagt, Sie hätten vorhin den Angeklagten Kaduk gesehen und hätten gesagt, das ist der Mann, der an der Küche den Häftling totgeschlagen hat. Nur wenn der Mann mit dem Kopf im Wasser geblieben ist, dann muss er tot sein und die Füße hängen runter. Das denke ich, das Leben kenne nicht mehr. Also er hat nicht geschlagen. Hat er also nicht geschlagen? Er hat nicht geschlagen, sondern nur ins Wasser runtergedrückt. Ja? Ja. So war's. Sind Sie länger bei diesem Vorfall stehen geblieben? Bis ich das Essen gekriegen habe. Für die Krematorium 2 und 1. War das in der Küche oder davor? In? In der Küche oder davor? Vor der Kirche. Vor der Küche. Keine weitere Frage. Dann. Das ist eine aus der Luft gegriffene Behauptung. Ja, also diese Aufnahme ist gemacht bei Beginn der Verhandlung, denn das Gericht und die Angeklagten und alle Prozessbeteiligten stehen noch. Herr Direktor, dieses Bild durfte einmal offiziell gemacht werden, dass das Gericht steht. Dieses Bild ist ein offizielles Bild. Dass das Gericht steht, dass es einmal hier zu Beginn der Verhandlung gemacht wurde. Und jeder, der ein wenig Ahnung hat von diesen Dingen, sieht auf den ersten Blick, dass das eine Fotomontage ist. Notfalls kann ja der Bildredakteur dieser Zeitung gehört werden. Ach, mit Fotomontagen scheint sich also Herr Kaul ziemlich gut auszukennen. Das ist ja so eine übliche Methode da drüben. Meine Herren, ich bitte erstens mal nicht zu lachen. Zweitens, Herr Rechtsanwalt Dr. Laternzer, politische Bemerkungen wünsche ich nicht hier in diesem Prozess. Herr Vorsitzender, dann müssen Sie aber diese Bemerkungen auch Herrn Kaul untersagen. Ich muss doch meine Antwort geben. Der Herr Kaul hat lediglich gesagt, es handele sich um eine Fotomontage. Nicht? Sonst hat er gar nichts gesagt. Jetzt nicht diesen Fall, sondern bei anderer Gelegenheit. Also dann sagen Sie das bei anderer Gelegenheit, wenn es nötig ist. Bitte ich nach gleichen Regeln zu verfahren. Ja. Also ist noch eine Frage an den Zeugen zu stellen. Ja, Herr Vorsitzender, darf ich vielleicht dürfte sich ja sehr leicht klären lassen, dieses Problem. Herr Pajsikovic, Sie haben uns vorher gesagt, dass Sie nur in der Pause hier waren. War es vielleicht so, dass Sie in der Pause hier waren und dass dieses Bild noch am Anfang beim Hereinkommen des Gerichts gemacht wurde und Sie dann den Verhandlungssaal verlassen haben? Wollten Sie das vorhin sagen? Wenn das Gericht ist aufgestanden, wenn der... Ich widerspreche dieser Frage, die ist eine rein suggestive Frage. Nun, er will ja doch eben gerade erzählen, das Gericht ist aufgestanden und... Wenn das Gericht ist aufgestanden, in dem Moment war ich schon an die Tür rauszugehen. Wer war an der Tür rauszugehen? Ich. Sie? Ja. Also waren Sie doch im Saal, während das Gericht drin war? Wenn da Leute sind, aufgestanden. Sind Sie aufgestanden? Das Gericht ist aufgestanden. Ja. Die Leute ins Gericht. Aufgestanden, weil das Gericht gekommen ist oder weil das Gericht weggegangen ist? Gekommen ist. Gekommen ist. Und da sind Sie hinausgegangen? Ja. Da wurde also noch die Aufnahme gemacht und dann sind Sie rausgegangen, ja? Ja, die Aufnahme war, das war eine Sekunde, weiß ich, für das nennen. Danke schön. Herr Vorsitzender, darf ich das Gericht daran erinnern, dass der Zeuge gesagt hat, er war vor etwa 2 Monaten, war er in Auschwitz und auch etwa zu dieser gleichen Zeit hier im Verhandlungssaal. Zur gleichen Zeit etwa hat sich hier im Gerichtssaal die Sache mit dem Fotografen abgespielt. Ich möchte das nur in das Gedächtnis des Gerichts zurückrufen. Ich weiß es, Herr Rechtsanwalt Steinacker. Und diesem Fotografen war aufgegeben worden, diesen Film zu vernichten und nicht zu veröffentlichen. So So ist es. Ja. Aber ich bin dahin informiert, dass er zwei Apparate gehabt hat. Und ich meine, da geschieht ja was will. Ist sonst noch eine Frage zu stellen? Kadok. Herr Vorsitzender, ich möchte eine kurze Erklärung abgeben. Ich hatte mit Birkenau, in Auschwitz in Birkenau nichts zu tun gehabt. Ich war nur im Stammlager in Auschwitz gewesen. Der Zeuge kann mich ja gar nicht kennen, da ich keinen Dienst gemacht habe. Na, dann nehmen Sie wieder Platz. Wenn keine Fragen mehr sind, bitte schön, Herr Strassmann. Fragen stellen. Herr Zeuge, haben Sie den Mann dort hinten in dem blauen Anzug, den Dr. Capesius, haben Sie ihn auch unten in dem Entkleidungsraum gesehen? Können Sie sich daran erinnern? Nein, er denkt das nicht. Ich habe ihn nie gesehen dort unten. Ja. Können Sie sich daran erinnern, ob Sie dort den Angeklagten, den Sie auch als Arzt bezeichnet haben, zwischen den Schildern 23 und 15, ob Sie diesen Angeklagten im Entkleidungsraum gesehen haben? Welchen? Hier. Der mit der Brille. Heben Sie doch mal die Hand. Das kann ich sich nicht erinnern, wo ich das kann sich nicht. In Eubin Auskleidungskammer. Das können Sie sich nicht erinnern. Danke, ich habe dann keine weiteren Fragen. Wenn keine Fragen mehr sind, werden zur Beeidigung Anträge gestellt. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ich kenne Sie können es? Ja. Ja.